jung. Sie war blond und wunderschön. Ich ging rüber und sprach sie an, ob man sich nicht mal treffen kann. Sie überlegt kurz und sagte, okay, am besten morgen im Café. Es war ihr Freund, das gab's doch nicht. Lass deine dreckigen Finger von mir, sonst kriegst du Ärger, und zwar von mir.